الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الأعلى إلى يوم الدين. Dies ist, wenn ich mich jetzt nicht irre, der 36. Dars von den Fajr-Unterrichten von Jami' al-Ulum al-Hikam, Ibn Rajab al-Hanbali. بسبب سكسن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Also, Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma, er sagte: Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen: Gewiss, der Halal ist deutlich und der Haram ist deutlich, und zwischen ihnen sind zweifelhafte Sachen, welche viele der Menschen nicht kennen. Wer das Zweifelhafte meidet, der spricht seinen Dien und seine Ehre frei. Und wer in das Zweifelhafte fällt, fällt im Haram, wie der Hirte, der sich um den Schutzgebiet begibt und kurz davor steht, darin zu fallen oder sich darin zu begeben. Wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, im Körper ist ein Klumpen. Wenn es in Ordnung ist, ist der gesamte Körper in Ordnung. Und wenn es verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben. Wahrlich, es ist das Herz. Ibn Rajab rahimahullah sagt, und mit diesem Hadith argumentieren diejenigen, also von den Salaf, die sagen, dass alle Wege zu Haram gesperrt werden müssen und alle Mittel zu Haram verboten werden sollen oder verboten sind. Und darauf weist auch, dass es von der Scharia-Regeln ist, dass es verboten ist, das Wenige, wovon viel betrunken macht, verboten ist. Und dass es auch verboten ist, mit einer fremden Frau alleine zu sein, Khulwa zu haben. Ja. Und dass es verboten ist, nach Subh und nach Asr zu beten. Okay, also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Scharia alles, was zu Haram und zum Schaden und zu das, was ja nicht verboten ist, führt, verboten hat. Also zum Beispiel das Verbieten von wenig Alkohol, wovon eigentlich, oder von wenig, wovon eigentlich viel betrunken macht. Okay? Oder das Verbieten von Alleinsein mit einer fremden Frau, um den Weg zu Sinner zu sperren. Ja, und das Verbieten der Salah, des Gebetes nach Subh, also nach Fajr-Gebet, und nach Asr, nach Nachmittagsgebet, um den Weg zu sperren für das Gebet nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, weil das die Gebetszeit von den Feueranbetern. Okay? Und das Verbieten und das Hindern des Fassenden, dass er seine Frau küsst und so weiter, wenn das yani seine Lust bewegt. Und viele der Gelehrten verboten, yani, dass der Mann sich vergnügt, der Frau, die ihre Tage hat, also dass er sich mit seiner Frau vergnügt, die ihre Tage hat, zwischen ihren Bauchnabel und ihren Knie, außer hinter einem Hindernis oder hinter einem, yani, nicht direkt, yani. Okay? Und etwas, was yani, inshallah. Okay? Und sallallahu alaihi wasallam seine Frau befohlen hat, wenn sie ihre Tage hatte, dass sie sich anzieht und er, yani, und yani, er hatte mit ihr, yani, wie sagt man das? Yani, sie hatten die Beziehung über die Kleidung, okay? Der Frau, ja. Und von den Beispielen dafür ist, warum? Das ist der Beispiel, dieser Beispiel, warum haben das die Gelehrten verboten? Damit die Lust nicht steigt, damit nicht die Lust steigt und dazu führt, dass er in Haram fällt. Und was ist das, dieser Haram dann? Dass er mit seiner Frau den Beischlaf hat, während sie ihre Tage hat. Okay? Und von den Beispielen dafür, was ähnlich ist, und was ähnlich ist, zum Beispiel, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, dass er gesagt hat, man sayyaba dabbatahu tar'a biqurbi zara'i ghayrihi, fa'innahu dhaminun lima afsadathu min az-zara'i, walau kana dhalika nahara. Okay? Das heißt, von den Beispielen, die ähnlich sind, wie der Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, ja, wie das Schutzgebet, der Beispiel, das Schutzgebet, das er, yani, wie der Hirte, der sich um den Schutzgebet begibt und kurz davor steht, darin zu fallen. Der Beispiel dafür ist auch, dass wer sein Reittier oder sein Vieh lässt, dass er, yani, ist in der Nähe von Pflanzen, von jemand anderen, dann haftet er für das, was das Reittier oder was das Tier yani kaputt macht, von den selbst wenn es am Tag ist. Und das ist das Richtige, weil er nachlässig war, indem er sie losgelassen hat in diesem, oder indem er sein Tier losgelassen hat in diesem Zustand. Okay. Ebenso ist die Meinungsverschiedenheit, dass wenn jemand einen Jagdhund loslässt in der Nähe, yani er lässt ihn los in der Nähe von al-Haram, in der Nähe von der yani Masjid al-Haram, wo die Kaaba ist. So. Und darauf, yani er hat ihn in der Nähe dort losgelassen und somit ging der Jagdhund in den Haram rein und hat darin gejagt. Okay, wir wissen, das Jagen ist im Haram verboten. So ist in seiner Haftung zwei Überlieferungen von Ahmad, yani zwei, einmal ja und einmal nein. Und es wurde gesagt, dass er auf jeden Fall haftet. Okay? Und die Aussage des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, im Körper ist ein Klumpen, wenn er in Ordnung ist, ist der gesamte Körper in Ordnung, und wenn er verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben, es ist das Herz. Darin ist ein Hinweis darauf, dass die Bewegungen, ob die Bewegungen der Gliedmaßen des Dieners in Ordnung sind, und sein Meiden des Haram und sein Meiden der Shubuhat, das Zweifelhafte, ist je nachdem, wie die Bewegung seines Herzens in Ordnung ist. So wenn sein Herz wohl und gesund ist, islamisch yani gesund ist, indem in ihm nichts ist, außer die Liebe zu Allah Azza wa Jal und die Liebe zu das, was Allah Azza wa Jal liebt, und die Furcht vor Allah und die Furcht vor das, darin zu fallen, vor in das, was Allah Azza wa Jal verabscheut und nicht mag, dann, wenn sein Herz so gesund ist, dann sind die Bewegungen, alle Bewegungen der Gliedmaßen, ja, in Ordnung. Ja? Und dann folgt daraus, dass er alle Verbote meidet und dass er das Zweifelhafte meidet, aus Vorsicht vor das Fallen in das Verbotene. Und wenn der Herz verdorben ist, dann ist es besetzt von der Folgung der Neigung und das Streben nach das, was es liebt, was das Herz liebt. Selbst wenn es Allah Azza wa Jal hasst. So, wenn das so ist, wenn der Herz so verdorben ist, dann sind die Bewegungen, alle Bewegungen der Gliedmaßen verdorben. Und daraus folgt, und es folgen dann zu den Sünden und das Zweifelhafte, je nachdem, wie sehr das Herz, ja, je nachdem, was das Herz begehrt. Und deshalb sagt man, das Herz ist der König der Gliedmaßen und alle anderen Gliedmaßen sind seine Soldaten. Und sie sind für ihn gehorsame Soldaten. Sie bemühen sich, ihm zu gehorchen, oder sie tun ihm gehorchen und seine Befehle auszuführen. Sie widersprechen ihm in nichts davon. So, wenn der König in Ordnung ist, wenn der König fromm ist, sind diese Soldaten fromm. Und wenn der verdorben ist, sind diese Soldaten genauso verdorben. Und bei Allah nutzt nur der reine, der gesunde Herz. So wie Allah Azza wa Jal sagt, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الشعراء 88 bis 89 sagt Allah Azza wa Jal, an jenem Tag, wo kein Geld und keine Kinder oder keine Söhne nutzen werden, es nutzt nur, außer wer Allah mit einem reinen, mit einem gesunden Herzen, zu Allah mit einem gesunden Herzen kommt. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte in seinem Dua gesagt, ich bitte dich, ja Allah, yani, um einen gesunden Herzen. Okay? So ist der Herz, der gesunde Herz, der reine Herz, ist der Herz, der rein ist vor den Schmutz und vor den Makruhat, yani vor den Verabscheuten allesamt. Und das ist der Herz, in dem nichts ist, außer die Liebe zu Allah und die Liebe zu das, was Allah Azza wa Jal liebt und die Furcht vor Allah und die Furcht, was ihn, ja, vor Allah Azza wa Jal entfernt. Okay? Und den Musnad, den Imam Ahmad von Anas radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Iman eines Dieners wird niemals gerade sein, bis sein Herz gerade ist. Und der mit der gerade, mit der, dass das Herz gerade ist, ja, oder dass sein Iman gerade ist, bedeutet, dass die Taten seiner Gliedmaßen gerade sind. So, wenn die Taten seiner Gliedmaßen nicht, denn die Taten der Gliedmaßen sind, werden niemals gerade sein, werden niemals richtig sein, werden niemals in Ordnung sein, außer wenn sein Herz gerade ist. Und die Bedeutung, ja, von der Gradlinigkeit des Herzes ist, dass er voll ist von Allahs Liebe und die Liebe zu seiner Gehorsamkeit oder die Gehorsamkeit ihm gegenüber, subhanahu wa ta'ala, und der Hass von der Sünde ihm gegenüber. Und Al-Hasan sagte zu einem Mann, behandle deinen Herz, denn Allah, was Allah Azza wa Jal von seinen Dienern verlangt oder von seinen Dienern will oder braucht, yani nicht dieses Brauchen, sondern yani das, was Allah Azza wa Jal will, ist die Reinheit, die gerade die das Wohlergehen, die Gesundheit ihres Herzens. Das heißt, dass Allah Azzawajal von ihnen will und von ihnen verlangt, dass ihre Herzen rein sind, dass ihre Herzen gesund sind. So, das Wohlbefinden der Herzen wird, oder keine Reinheit oder keine Gesundheit oder kein Wohlbefinden für das Herz, außer wenn darin fest liegt die Bekanntschaft zu Allah Azza wa Jal, dass er Allah Azza wa Jal kennt, dass er seine Verehrung und die Liebe zu ihm und die Furcht vor ihm, ja, und die Bitte zu ihm und das Vertrauen auf ihn. Ja, wenn das Herz von das alles gefüllt ist, dann ist das die Wahrheit. Und das ist die Wahrheit des Tauhids. Das ist die Wahrheit des Tauhids. Das heißt, die Herzen werden nicht gesund und werden nicht wohlergehen und werden nicht rein sein, bis darin das festliegt, ja, dass sie Allah Azza wa Jal, die Bekanntschaft zu Allah Azza wa Jal, die Verehrung von Allah Azza wa Jal, die Liebe zu Allah, die Furcht vor Allah, das Bitten von Allah Azza wa Jal und das Vertrauen auf Allah, und dass es davon voll wird. Ja, und das ist die Natur, das ist die Wirklichkeit des Tauhides. Wa hadha huwa haqiqatu tawhid. Und es ist die Bedeutung von der Aussage La ilaha illallah. Das ist die Bedeutung von der Aussage La ilaha illallah. So können die Herzen nicht rein sein, können die Herzen nicht gesund sein, bis ihr Herr, den sie vergöttert, ja, bis ihr Gott, den sie vergöttert und kennt und liebt und fürchtet, Allah alleine ohne Partner ist. Noch einmal, das ist die Bedeutung von La ilaha illallah. So können die Herzen nicht gesund sein, nicht rein sein, bis ihr Gott, den sie vergöttert, kennt, liebt und fürchtet, Allah ist ohne Partner. Und wenn in den Himmel oder Erde einen anderen Gott, den die Herzen vergöttert, außer Allah, ja, oder wer gäbe es einen anderen Gott in den Himmeln und Erden, ja, der vergöttert und den, oder den es gebührt, vergöttert zu werden, außer Allah, die Himmel und Erden verdorben, verloren gegangen. Wie Allah Azza wa Jal gesagt hat, وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرَ إِلَّا اللَّهِ لَفَسَدَتَا. Das heißt, gäbe es in ihnen, ja, in Himmel und Erden, einen Gott außer Allah, dann wären sie verdorben gegangen. Ja? Surat al-Anbiya, Vers 22. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ist das klar? Okay, Barakallahu fikum. So, ist dann davon bekannt, dass die Welt, die obere Welt, ja, im Himmel, oder die untere Welt, ja, in der Erde, beide niemals wohlergehen können und niemals gerade sein können und niemals in Ordnung sein können, ja, und niemals, ja, richtig sein können und niemals, ja, in Wohl und Glückseligkeit sein können, bis die Bewegungen ihrer Bewohner alle für Allah sind. So ist davon bekannt, sagt Ibn Rajab rahimahullah, dass kein Wohlbefinden für die Welt, für die obere Welt und die untere Welt gleicht beide, bis die Bewegungen ihrer Bewohner allesamt für Allah sind. Und die Bewegungen des Körpers folgen die Bewegungen oder die Bewegung des Herzens und sein Wille. So, wenn das Herz, wenn seine Bewegung, seine Wille für Allah alleine ist, dann ist es in Ordnung und dann geht es ihm wohl, dann sind die Bewegungen des Körpers alle in Ordnung und es geht ihnen wohl oder richtig an. Und wenn die Bewegungen des Herzens und sein Willen für jemanden anderen außer Allah Ta'ala ist, dann ist es verdorben. Und Und darauf folgt dann, dass die Bewegungen des Körpers je nach des Verdorben, des Bewegungen des Herzens auch verdorben sind. Und der Layth überlieferte von Mujahid in seiner Aussage, Allah tushriku bihi shay'a, dass er ihn nichts zur Seite stellt, Surat al-An'am 151, dass er sagte, wer ist Mujahid noch einmal? Muss ich jemanden fragen? Ja, wer kann, schreibt einfach eine 1, damit ich jemanden jetzt nicht überfalle. Okay, ich frage einfach. Die Schwester oder der Bruder Abu Askar. Wer ist Mujahid? Wenn in den Büchern des Salaf von Mujahid gesprochen wird, wer ist Mujahid? Na'am, barakallahu fiik. Der Schüler von Ibn Abbas, radiallahu an. Okay? Jayd. Mujahid sagte über den Vers, dass ihr Allah, dass ihr ihm nicht zur Seite stellt, ja, Allah Azza wa Jal. Er sagt, dass er mir, also Allah Azza wa Jal, dass er niemanden liebt außer mich, subhanahu wa ta'ala. Okay? Ja, yani, so wie Allah Azza wa Jal. Und in Sahih al-Hakim, von Aisha, Umm al-Mu'minin, radiallahu anha, von Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dass er sagte, Ash-Shirku akhfa min dabib al-dharri ala al-Safa fi al-Laylati al-Zalma. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagt, der Schirk ist geheimer als die Tritte der Ameisen auf die Felsen in der dunklen Nacht. Und das, die unterste Stufe davon, dass du etwas von der Ungerechtigkeit liebst und dass du etwas von der Gerechtigkeit hast. Und ist die Religion etwas anderes außer der Liebe und der Hass? Allah Azza wa Jalla sagte, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ Surat Al-Imran 31. Das heißt, wenn ihr, sprich, dann ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann wird euch Allah lieben. So weist das darauf, dass die Liebe zu das, was Allah hasst, der Hass zu dem, was Allah liebt, ist eine Folgung der Neigung. Und die Loyalität dafür und die Feindschaft dafür ist von den geheimen Schirk. Und darauf weist auch die Aussage von Allah Azza wa Jal, die vorige Aussage, oder auf der Aussage von Allah Azza wa Jal, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann liebt euch Allah. So hat Allah Azza wa Jal das Zeichen der Wahrhaftigkeit in seiner Liebe, die Folgung seines Gesandten gemacht. So wies dies darauf, dass die Liebe nicht vollständig sein kann, nicht angenommen werden kann, außer oder ohne Gehorsamkeit und Entsprechung, yani, dass ich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam entspreche. Al-Hasan sagte, die Gefährten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagten, Ya Rasulullah, inna nuhibbu Rabbana hubban shadida, fa ahabba Allahu an yaj'ala lihubbihi alama. Das heißt, Al-Hasan sagte über diesen Vers, die Gefährten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagten, O Gesandter Allahs, wir lieben unseren Herrn sehr. So hat Allah Azza wa Jal, wollte Allah Azza wa Jal, dass er für die Liebe zu ihm ein Zeichen macht. so hat er diesen Vers hinabgesandet, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, dann liebt euch Allah. Und von daher sagte Al-Hasan, wisse, dass du nicht niemals Allah lieben wirst, bis du die Gehorsamkeit zu ihm liebst. Und Dhunnun wurde gefragt, Mata uhibbu Rabbi? Oder Dhunnun fragte, wann liebe ich meinem Herrn? Oder er wurde gefragt, entschuldige, wann liebe ich meinem Herrn? Er sagte, إِذَا كَانَ مَا يُبْغِضُهُ عِنْدَكَ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ. Okay, wenn das, was er bei dir liebt, etwas, was er bei dir hasst, eine Sache von der Geduld ist. Okay, und Bishr ibn Sirri sagte, لَيْسَ مِنْ أَعْلَامِ الْحُبِّ أَنْ تُحِبَّ مَا يُبْغِضُهُ حَبِيبُكَ. Er sagte, es ist nicht von den Zeichen der Liebe, dass du das liebst, was dein Geliebter hasst. Und Abu Ya'qub sagte, كُلُّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلَمْ يُوَافِقِ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ فَدَعْوَاهُ بَاطِلْ. Er sagte, jeder, der behauptet, der die Liebe zu Allah Azza wa Jal behauptet und Allah in seinen Befehlen nicht entspricht, dann ist seine Behauptung ungültig. Und Ruaym sagte, Al-Muhabbatu al-Muwafaqatu fi kulli al-Ahwal. Die Liebe ist, dass du dein Geliebter sozusagen entsprichst in allen Zuständen. Und Yahya ibn Mu'adh sagte, ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. Derjenige ist nicht wahrhaftig, der behauptet, die Liebe zu Allah und aber gleichzeitig seine Grenzen nicht bewahrt. Und von einer der Salaf wurde überliefert, dass er sagte, ich las in den vergangenen Büchern, yani von den Salaf, wer Allah liebt, dann gibt es nichts bei ihm, das mehr Wirkung hat als seine Zufriedenheit. Und wer die Dunya liebt, dann gibt es nichts, das mehr Wirkung hat auf ihn als die Neigung von seiner Nafs, von ihm selber. Okay? Und von den Sunnan von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer für Allah gibt und für Allah zurückhält und für Allah liebt, für Allah hasst, dann hat er den Iman vervollständigt. Und die Bedeutung davon ist, dass alle Bewegungen des Herzens und der Gliedmaßen, wenn sie alle für Allah, allesamt für Allah azza wa jalla sind, dann ist der Iman des Dieners damit offen äußerlich und innerlich vervollständigt. Und dass die Bewegungen des Herzens und, in Ordnung sind oder wohl sind und die Bewegungen der Gliedmaßen, dass die Bewegungen des Herzens wohl sind, erfordert, dass die Bewegungen der Gliedmaßen auch wohl sind, auch in Ordnung sind. So, wenn der Herz in Ordnung, rein ist, ja, nicht, es ist nichts in ihm, außer der Wille Allahs, oder das Wollen von, das Streben nach Allah Azza wa Jal und das Streben nach das, was er will, dann werden seine Gliedmaßen sich in nichts bewegen, außer das, was Allah Azza wa Jal will. So werden sich diese Gliedmaßen darin eilen, Allah Azza wa Jal, in der Zufriedenheit zu Allah Azza wa Jal, und sie werden sich zurückhalten von das, was Allah Azza wa Jal hasst. Und von das zurückhalten, von wovon er Angst hat, dass es von dem ist, was Allah Azza wa Jal hasst, selbst wenn er keine Gewissheit darüber hat, yani von das Zweifelhafte. Al-Hasan sagte, مَا ضَرَبْتُ بِبَصَرِي وَلَا نَطَقْتُ بِلِسَانِي وَلَا بَطَشْتُ بِيَدِي وَلَا نَهَطْتُ عَلَىٰ قَدَمِي حتى أنظر على طاعة أو على معصية. Er sagte, ich habe mit meinen Augen nicht bewegt, ja, und mit meiner Zunge nicht gesprochen oder mit meiner Hand geschlagen oder auf meinen Fuß aufgestanden, bevor ich sehe, ob das für eine Gehorsamkeit oder für eine Sünde ist. So, wenn es für eine Gehorsamkeit ist, dann gehe ich weiter, dann mache ich das weiter. Und wenn es für eine Sünde ist, gehe ich einen Schritt zurück. Und Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi sagte, ma khatawtu mundu 40 sana khutwatan li ghayri Allah azza wa jal. Allahu akbar. Er sagt, ich habe seit 40 Jahren keinen einzigen Schritt gemacht, auch für jemanden anderen außer Allah azza wa jal. Und es wurde zu Dawud al-Ta'i gesagt, wenn du dich bewegst von den Schatten zu der Sonne, er sagte, dies ist ein Schritt, ich weiß nicht wie das oder wofür das geschrieben oder wie das geschrieben wird, yani bei Allah azza wa jal. So, das sind Leute, sagt Ibn Rajab, das sind diese Leute, als ihre Herzen rein wurden und darin nichts übrig blieb, außer der Wille Allahs oder dass der Wille zu, dass in ihren Herzen nichts übrig wurde von der Wille zu jemand anderen außer Allah azza wa jal, dann wurden ihre Gliedmaßen auch in Ordnung, so haben sie sich nicht bewegt, ja, so wurden ihre Gliedmaßen auch rein, so haben sie sich nicht bewegt, außer für Allah azza wa jal und für das, womit Allah azza wa jal zufrieden ist. Wallahu ta'ala a'lam. So, das sind die Salaf. Das sind die Salaf. Einer von denen sagt, hat sich seit 40 Jahren nicht bewegt, außer für Allah azza wa jal. Kann jemand von uns heute das für einen Tag behaupten? Nur für einen Tag? Ja? So, was wir von diesem Hadith nehmen, halal ist klar, und halal ist deutlich und haram ist deutlich. Was das Zweifelhafte betrifft, geh lieber einen Schritt zurück, als einen Schritt mehr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Morgen machen wir inshallah mit dem nächsten Hadith weiter.